Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich war wieder den ganzen Tag unterwegs. Ich war heute Morgen schon mit Kimba raus, weil der fordert es ja gleich morgens ein. Da ist dann nichts mehr mit Ausschlafen. Also wir waren gleich heute Morgen um, lass mich kurz überlegen, bis 8:40 Uhr ungefähr hat er mich schlafen lassen und dann fordert er auch ein, dass es losgeht und dann soll das auch so sein. Dann mache ich auch keinen langen Film mehr, dann nur schnell Zähne putzen, anziehen, los. Alles Weitere kann ich dann danach machen. Und damit der große Bär dann auch zufrieden ist. Und ja, dann haben wir gemütlich gefrühstückt und er hat sein Essen gekriegt und ich bin erstmal zum Sport gefahren. Heute war Core-Training, Beine, wie gesagt, Körpermitte, Bauch, unterer Rücken, Seiten. War ein gutes Training und war schön, ja. Und wie gesagt, jetzt ist ja schon wieder nach 17 Uhr, jetzt mache ich das Video, jetzt will ich gleich noch jemanden besuchen, da fahre ich dann mit Kimba zusammen hin und also nach dem Video zum Sport muss ich ja nicht mehr. Also wie gesagt, die Zeit. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Kaum hat so ein Tag begonnen, ist ja immer schon wieder vorbei. Das muss mal langsam ein bisschen langsamer gehen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Naja. Männer, Thema des heutigen Videos ist, sei in ihren Augen niemals der Beta. Und wenn sie dich als Beta sieht, dann macht es quasi für dich überhaupt gar keinen Sinn. Also ich bin ja sowieso der Meinung, keine langen Beziehungen, nicht mit einer Frau zusammenwohnen, also alles, was die MGTOW-Philosophie ausmacht, keine Frau schwängern und so weiter. Aber es gibt ja Männer, die meinen, sie können den Wahnsinn handeln. Und ich möchte hier nochmal aufzeigen, warum man das nicht kann. Also es geht ja jetzt gerade, die ganze Manosphere spricht ja jetzt gerade von dem, was unserem Will Smith passiert ist, mit seiner Frau Jada Pinkett Smith. Sie hat ja ihren Mann in einer Auszeit der Ehe oder wie auch immer mit diesem jungen Rapper da. Sie hatte was mit dem Rapper, ob das jetzt Betrug war oder nicht oder was auch immer das war. Jedenfalls Klaus Thiele hat dazu ein ganz interessantes Video gemacht, wo die beiden an diesem roten Tisch da sitzen und wie, also er hat das ganz gut analysiert oder sehr gut analysiert, wie Will in den Frame von Jada gezogen wird und wie sie gewisse Worte nicht zulässt, wie Will das so mit sich machen lässt und wie sie quasi das Ganze, den ganzen Ablauf dominiert und wie dieses Gespräch da stattfindet. Und der Mann tut mir wirklich leid, er ist komplett betaisiert. Ein derartiger weltweiter, also globaler Superstar ist ja Will Smith, sitzt da vor dieser Frau und führt so ein Gespräch am roten Tisch. Und jetzt will ich euch mal wirklich, also ich will in dieses auch mal eintauchen. Also für die von euch, die jetzt das Video von Klaus Thiele nicht gesehen haben, ich verlinke das mal hier unter in der Infobox. Ich würde vorschlagen, ihr geht erstmal rüber, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, zu Klaus Thiele. Lasst ihm auch gleich ein Abo da, schaut erstmal sein Video und dann kommt er wieder zurück zu meinem und dann habt ihr das zumindest gesehen und dann weiß man auch, wovon ich hier rede. Ich denke, in der Reihenfolge sollte man das machen. Ja. Also, das Interessante ist, er tut mir wirklich leid, wie er da sitzt und ja, hat er nicht verdient. Er kann sich aber auch nicht helfen, weil er ist anscheinend ein Blue-Pill-Beta. Er hat geheiratet, er sitzt da vor dieser Frau und ist völlig betaisiert, lässt sich in seinen Frame reinziehen. Das wäre mit mir so nicht gelaufen. Also muss ich ganz klar sagen, da wäre ich auf jeden Fall meinen eigenen Weg, aber so schnell wie möglich gegangen aus dieser Situation, bevor ich da wie so ein trauriger Tropfen mit der am Tisch sitze und da gute Miene zum bösen Spiel mache. Worauf ich jetzt aber hinaus will, ist, wenn sie, und das ist auch ganz interessant, jede Frau hat ja in ihren jungen Jahren den Alpha. Und wie der ein oder andere von euch weiß, hat Jada in ihren jungen Jahren war sie mit Tupac befreundet, den Rapper. Ich weiß, viele junge Leute kennen diese Rapper dieser Zeit nicht mehr. Ich habe auch mit einem 16-Jährigen neulich gesprochen, der hatte zwar die Beats von Dre auf dem Kopf, aber der hat keine Ahnung mehr, wer Dr. Dre ist. Da habe ich wirklich gedacht, okay, unglaublich. Ja, also jeder von euch, der Tupac nicht kennt, ich habe das hier mal ein paar Bilder von ihm und wollte mal seine Attitüde mal zeigen. Und darauf, worauf ich hinaus will. Also Tupac war definitiv der Alpha für Jada. Und wenn sie mal einen Alpha dieser Güte hatte, dann konnte ihm nicht das Wasser reichen von der Alpha-Mentalität. Vielleicht Will hat andere menschliche positive Eigenschaften haben, dazu kann ich nicht sagen, ich kenne ihn natürlich nicht. Aber er ist nicht so Alpha wie Tupac. Und folglich wird Jada, die auch schon mal einen Alpha hatte, ihn nie als diesen Alpha, sie hat jetzt ein Unterscheidungskriterium. Das heißt, sie hatte mal einen richtigen Alpha und dann hatte sie einen Mann, der ist auch möglicherweise Alpha, aber nicht so Alpha wie Tupac. Und da möchte ich jetzt mal mit euch gemeinsam einsteigen, damit man da mal verstehen kann, wie da das war jetzt Absicht, wie da die Dynamiken sind. Ja, Männer, so, deswegen bin ich auch wieder in diesem kleinen Fenster. Ich mache mal das große Fenster auf. So, Ich habe hier von der Seite Big FM, also alle Seiten, die ich jetzt hier nutze, ich werde das alles dann hier unten auch in der Infobox verlinken, sodass man da dann auch mal reinschauen kann und falls man dann meine Quellen hier nochmal sich zu Gemüte führen will, das nochmal nachlesen will und so weiter. Die Links von all diesen Seiten, die ich hier aufmache, sind dann unten in der Infobox. So, Tupac Shakur und Jada. Will Smith hasste den Freund seiner Frau. Diese Freundschaft war ihm ein Dorn im Auge. Das ist jetzt hier von Big FM. Vom 14.01.2020. Bevor sie berühmt wurde, verband Jada Pinkett Smith eine tiefe und langjährige Freundschaft mit der Rap-Legende Tupac Shakur. Will Smith gestand nun 23 Jahre nach Tupacs Tod, dass er ihm immer ein Dorn im Auge war. Hier sollte jetzt ein Bild sein, aber ist irgendwie nicht mehr verfügbar. Tupac Shakur und Jada Pinkett Smith verband eine langjährige Freundschaft. Will war eifersüchtig auf Pac. Eine Freundschaft zwischen Mann und Frau kann nicht funktionieren, so der allgemeine Glaube. Und nur die wenigsten Freundschaften zwischen den beiden Geschlechtern bleiben wirklich platonisch. Was bei Jada Pinkett Smith und Tupac Shakur lief, bevor Jada Will kennenlernte und ihn heiratete, wissen nur die Schauspielerin und der ermordete Rapper. Dennoch scheint neben tiefer Bewunderung füreinander auch etwas anderes, etwas Magisches zwischen Jada und Tupac gewesen sein. Da ist sich Will sicher. Für Jada war Pac der Inbegriff von Perfektion, gesteht der 51-jährige Hollywood-Star jetzt live on air. 23 Jahre nach Shakurs Ermordung, Jada, so ist sich Will sicher, habe Tupac abgöttisch geliebt. Das habe dazu geführt, dass er sich selbst fühlte, als sei er nicht Mann genug, weil er ein Problem mit der innigen Freundschaft seiner Herzdame mit dem berühmten Rapper hatte. Ja, ich werde euch jetzt auch gleich, nachdem wir diesen Text gemeinsam durchgegangen sind, mal den Unterschied zeigen. Also wenn ihr jetzt gerade das Video von Klaus Thiele gesehen habt, wie Jada mit Will an diesem roten Tisch sitzt und was Will generell für eine, ja, ich sag mal, beta-gutmütige Attitüde an den Tag legt. Und wenn ihr das gleich mit dem vergleichen würdet, was ich euch von Tupac jetzt gleich zeige, dann werdet ihr merken, wer der Alpha ist. Und ganz gleich, was man von diesem Verhalten hält, dass er gleich an den Tag legt. Es ist auf jeden Fall ein Mann, der sich nichts sagen lässt, der definitiv seinen eigenen Weg geht und den Jada nicht einfach an diesen Tisch gesetzt hätte, um ihm zu erklären, wie sich das so zugetragen hat. Das wäre nicht möglich gewesen. Kommen wir gleich zu. Es gab nie eine Aussprache. Ich habe es nie fertiggebracht, mich ihm gegenüber zu öffnen, so Will, im Interview mit dem Sender 105.1 FM. Ich war der Schmusesänger aus Philadelphia und er war Pac. Ja. Und damit, wenn das so stimmt, wie das hier steht, wenn er das wirklich so gesagt hat, weiß ich jetzt nicht, ob er es so gesagt hat. Wenn er es so gesagt hat, dann war ihm selber klar, dass er im Vergleich zu Pac der Beta war. Jada hat immer gesagt, dass ich Tupac sicher auch lieben würde, aber ich war einfach zutiefst unsicher. Ich bereue das sehr. Was kaum einer weiß, obwohl Will noch zu Tupacs Lebzeiten mit Jada zusammen war, haben sich die beiden Männer nie wirklich unterhalten. Der Respekt vor dem großen Musiker, den die eigene Freundin anhimmelt, war einfach zu groß, so Smith. Will und Jada im Juni 96, war ein Foto, ist auch nicht da, ist ja nicht schlimm, seit 23 Jahren verheiratet. Will und Jada begegneten sich 1994 am Set der Erfolgsserie Der Prinz von Bel-Air, als sie für die Rolle seiner Freundin Lisa Wilkes vorsprach. Die Rolle bekam sie zwar nicht, dafür aber das Herz des Hauptdarstellers. 3 Jahre nach ihrem ersten Kennenlernen heiratete Will Jada Pinkett im engsten Freundes- und Familienkreis. Da war Jadas bester Freund Tupac bereits nicht mehr unter uns. Ich habe bereits einige Verluste zu ertragen gehabt. So viele meiner engsten Freunde sind gestorben. Sie sind nicht mal 30 Jahre alt geworden. Sie haben nicht mal die 25 geschafft. Viele Menschen reden über meine Beziehung zu Tupac und wollen mehr darüber wissen. Alles, was ich sagen kann, ist, dass sein Verlust einer der größten in meinem Leben war, gestand Jada 2018 in ihrer eigenen Facebook-Watch-Serie. Jada lernte Pac während ihrer Zeit an der Kunstschule in Baltimore kennen. Er war ihr Klassenkamerad. So, und ich gehe jetzt davon aus, dass ihr bei Klaus das Video gesehen habt. Und jetzt zeige ich euch mal einen kleinen Ausschnitt, wie sich Tupac verhält, wenn ihm irgendwas nicht passt, wenn er ungerecht behandelt wurde oder wenn er ein Statement auf seine Art und Weise zum Besten geben will. Schaut mal rein und dann könnt ihr ja euch euer eigenes Bild machen, ob Tupac sich mit ihr an diesen Tisch gesetzt hätte und hätte sich von seiner Frau erklären lassen, wie sich das zugetragen hat und ob Tupac sich hätte in den Frame von Jada ziehen lassen. Also meine bescheidene Meinung sagt, nein, hätte er nicht. Aber schauen wir gerne mal rein. Hustlers, drugs, parties, thugs. Most cops ain't shit and they can suck my dick. It's the return of the outlaw, hands in the air. Everyone said there were two sides to Tupac. The wonderful side and the not so wonderful. Suge Knight's influence brought out the worst. Tupac now started to wage a war against Biggie. Desmo Premium White trying to control Tupac. Tupac was losing control. That's my new style. Hey, have a good summer. Have a good summer, biatch! Two pepper. So, also ich finde das schon heftig. Das ist auf jeden Fall, was er da jetzt macht. Er macht es. So, er fragt nicht, er überlegt nicht oder er kümmert sich auch nicht darum, was andere Leute von ihm halten. Also Tupac war definitiv real und Tupac war niemand, mit dem man irgendwie, ja, wie soll ich sagen, den man betaisiert hätte. Das wäre nicht möglich gewesen. Der wäre aufgestanden, der hätte seinen Standpunkt klar gemacht, der hätte diesen roten Tisch von Jada quer durch den Raum geworfen. Das wäre nicht möglich gewesen. Und ich vermute auch mal, dass dieser August Alsina, heißt der ja, das, der ist ja gerade mal 18, ich habe das hier auch mal aufgemacht, nur mal um sein Alter nachzuchecken, der ja was mit Jada hatte. Bei dem würde ich mal vorsichtig sagen, wenn Jada noch Tupacs Frau gewesen wäre, hätte sich das gar kein Mann getraut. Das ist diese Alpha-Mentalität. Natürlich werden auch Alpha-Männer betrogen, aber Tupac war jetzt natürlich ein extremer Alpha. Tupac hätte auch mal einen Knüppel in die Hand genommen oder auch im schlimmsten Fall ein Schießeisen in die Hand genommen, um seinen Standpunkt klarzumachen. Das ist aber das, warum Jada jetzt diesen extremen Alpha an ihrer Seite schon mal hatte. Also die ist schon mal auf den Geschmack gekommen, was ein wahrer Alpha-Mann ist. Und das ist einer, der nicht zurücksteckt, der sich nichts sagen lässt, der seine Linie durchzieht und auch sein Recht für seine Person einfordert. Und ein Alpha-Mann, so wie Tupac war, würde sich auch nicht in den Frame von irgendeiner Frau reinziehen lassen. Der hätte ganz klare Worte dafür gefunden, wenn die ihm irgendwas erzählt. Er hätte den Frame zu jedem Zeitpunkt dominiert. Und das ist natürlich das, was die Frau anspricht. Und jetzt kommt dann natürlich danach, lernt sie andere Männer kennen, wie jetzt beispielsweise Will Smith. Und da ist es jetzt so, da merkt sie sofort, da haben die Frauen einen Riecher für. Die riechen das, wie Piranhas Blut im Wasser riechen. Und sie riecht, dass Will nicht so ein Alpha ist wie Tupac. Und sie merkt, dass sie das ganze Geschehen, dass sie den Frame bestimmt und sie das Geschehen dominieren kann. Und dann hat Will auch schon verloren. Und deswegen geht es auch wirklich darum, wenn man für eine Frau, wenn die Frau einen Mann nicht als Alpha sieht, hat man als Mann schon verloren. Und man weiß auch nie, man wird es auch nie erfahren, in der Regel nicht erfahren, wen sie in ihrer Vergangenheit schon hatte. Also ich beispielsweise wüsste jetzt mit meinem Red Pill Bewusstsein, dass wenn ich eine Frau kennenlerne, die schon mal nicht mit einem Hobby Alpha Rapper zusammen war, sondern mit einem echten, es gibt ja auch echte Alphas. Ganz gleich, was die machen. Aber es gibt ja auch andere Alphas, es gibt ja mit Sicherheit auch Alpha-Männer, die sind krasser als ich. Da muss ich mir nichts vormachen, das gibt es. Ich bin schon rough, aber es gibt mit Sicherheit welche, die sind noch rougher als ich. Die sind noch mehr Alpha, die ziehen noch mehr durch. Und wenn eine Frau mit so einem zusammen war, dann wird sie bei mir schnell die Fehler finden oder beziehungsweise sie die Lücken in meiner Deckung finden und wird das dann auch an den Schwachstellen wird sie drücken und das machen sie. Und das macht ja Jada auch bei Will und sie nehmen sich raus, was sie sich rausnehmen können. Das ist genau das. Und deswegen ist es für den Mann eigentlich viel zu anstrengend, das zu machen. Ich habe hier nochmal ein Bild von den beiden, dass man sieht, also ob die jetzt befreundet waren, ein Paar waren, ob da mal was gelaufen ist oder nicht. Wie gesagt, das ist alles angeblich, das ist alles, ich war nicht dabei, ich kann dazu nichts sagen. Ich sehe halt nur die Dynamik, dass wir hier einen echten Alpha-Mann haben, einen echten Alpha-Gangster-Rapper, also der wirklich durch harte Zeiten, der wirklich aus einer harten Gegend kommt, eine harte Kindheit hatte, der nicht zögert, wenn es irgendwelche Missverständnisse gibt, sie diese Missverständnisse nicht nur verbal zu lösen, ganz gleich, was man jetzt davon hält, aber der würde jetzt im Extremfall, hätte Tupac seinen Standpunkt durchgezogen. Das heißt, er hätte sich dann auch im Endeffekt keiner Diskussion hingegeben, der hätte einen Knüppel genommen oder den Schießeisen unterm Sitz rausgeholt, um seinen Standpunkt durchzuziehen. So, das ist halt der Unterschied zu Will, würde ich jetzt mal so sagen, von dem, was ich so alles beobachte, Will würde im Final natürlich dann eher seinen Anwalt anrufen. Dass Tupac seinen Anwalt angerufen hätte in einer direkten Konfrontation, glaube ich nicht. So, der hätte seine Linie selber durchgezogen, der hätte keine Rückendeckung gebraucht und gar nichts, der wäre durchmarschiert und hätte sich vor den anderen hingestellt und hätte das geklärt. Und das ist halt der Unterschied. Tupac war wirklich Alpha. Will ist, würde ich mal vorsichtig behaupten, ein Papiertiger. Und das wittert Jada. So, wenn die einmal mit einem echten Alpha zu tun hatte und danach, wie gesagt, einen solchen wie Will bekommt, dann nehmen die sich alle möglichen Dinge raus. Und Tupac war auch so einer, da hätte man sich das als Mann, jetzt als so ein anderer junger Rapper, der jetzt 18 ist, wenn man Tupacs Geschichte kennt, was der gemacht hat, wo der herkommt und wie so seine Attitüde ist, glaube ich, hätte sich dieser August Alsina 10-mal überlegt, ob der jetzt wirklich die Frau von Tupac anfassen möchte. ob das jetzt wirklich genau das ist, was er als Problem in seinem Leben haben möchte, dass er den Zorn von Tupac auf sich lenkt. Ich glaube, das hätte nicht jeder machen wollen. Bei Will, was soll denn passieren? Was soll er denn machen? Und genau das ist der Unterschied zwischen diesem Alpha und Beta. Und sie ist dann auch definitiv eine Alpha-Witwe. Also sie ist eine Frau, die schon mal einen richtigen Alpha hatte. Und danach wird sie den natürlich von so einem Kuschel-Alpha unterscheiden können. Und Will hat es ja auch selbst gesagt, wo steht es nochmal? Also wenn das so stimmt, wie gesagt, wie seriös dieses Big FM ist, kann ich natürlich jetzt, will ich jetzt nur nicht beurteilen. Aber gehen wir mal davon aus, dass es stimmt, dass er gesagt hat, Jay hat immer gesagt, nee, das ist es gar nicht. Ich war der Schmusesänger aus Philadelphia und er war Puck. Ja, und genau so ist das auch. Er ist der Prinz von Bel-Air und Puck ist der echte G quasi, der wirklich durchs Ghetto gelaufen ist und der wirklich harte Widerstände überwinden musste, um zu überleben. Und da ist auch der Unterschied dann. Und genauso wie Will das halt auch sagt, er war der Schmusesänger und der andere war der echte Gangster-Rapper. Und deswegen ist auch die Botschaft dieses Videos, also wenn die Frau schon mal einen richtigen Alpha hatte, beispielsweise ich hatte ja jetzt auch mal eine 18-Jährige und für die war ich der richtige Alpha. Also alles, was die jetzt nach mir bekommt, ich will es nicht ausschließen, dass nicht nochmal einer kommt, der ist noch krasser als ich, aber in der Regel ist das nicht der Fall. Das heißt, wenn sie jetzt einen bekommt, den wird sie nie richtig respektieren. Also ich weiß, die ich damals hatte zum Beispiel, die hat jetzt auch schon wieder geheiratet. Das ist ja jetzt auch schon wieder eine Ewigkeit her. Ich habe das neulich gesehen, dass sie verheiratet ist. Der Typ ist jetzt, er ist ein Beta. So, und da wird sie jetzt natürlich den Unterschied vom Alpha zum Beta und erkennen, den kennt sie, und dann wird sie natürlich auch sich da mehr rausnehmen und mehr an die Grenzen des Mannes oder über diese Grenzen rübergehen. Und das ist beim Alpha natürlich schwer möglich. Tupac hätte sich das nicht bieten lassen. Also wie gesagt, er wäre aufgestanden von diesem Tisch, das Gespräch wäre einfach mal vorbei gewesen. Vielleicht hat er sie sogar noch angespuckt, ich weiß es nicht. Und dieser Alcina, also der hätte zu Hause gezittert und geweint, dass das da nicht zur Aussprache kommt, sage ich mal. Und hätte sich das möglicherweise auch gar nicht rausgenommen. Deswegen, also wenn eine Frau schon so eine Alpha-Witwe ist, dann weiß man mit seinem Red Pill-Bewusstsein, da braucht man nicht mehr bei. Also die kann man gar nicht mehr beeindrucken. Also das ist gar nicht mehr möglich. Und die wird auch diesen wenn sie, wie gesagt, den anderen, wenn sie eine Alpha-Witwe ist, wird sie den neuen Mann, der weniger Alpha ist, niemals in dem Maße respektieren und wird immer die Lücken und die Grenzen finden. Ja, Männer, werdet die beste Alpha-Version von euch selbst und in kurzen Engagements mit Frauen ist das immer okay. Das kann man handeln, da können sie die Lücken noch nicht so schnell finden. Am Ende finden die Frauen immer die Lücken. Und dann bröselt irgendwann auch der Alpha. Das ist diese Manipulation, die da fließt Stück für Stück und immer ein bisschen kann sich auch der härteste Alpha nicht entziehen in einer langen Beziehung. Diese Verwicklungen, die dann da entstehen und diese Manipulation, die permanent läuft. Ich würde auch sagen, dass ich in einer Beziehung nicht in der Lage wäre, auf eine 10 Jahre dauernde Beziehung der Manipulation standzuhalten. Das ist irgendwann gar nicht möglich, weil das Gegenüber beschämt und manipuliert und permanent. Dieses Gaslighting ist in Frauen drin. Also egal, was sie für Verfehlungen gemacht haben, sie würden den Fehler, den sie gemacht haben, nie einsehen und die Schuld immer wieder auf den zum Mann rübergeben. Passiert mir im Umgang mit Frauen regelmäßig und da bin ich auch der Meinung, auf eine lange Sicht, ich habe das jetzt schon durch, ist das nicht zu handeln. Als Mann verliert man. Deswegen für kurze Dinger, alles cool, kann man machen, aber auf lange Sicht würde ich es nicht machen. Ja, Männer, ich denke, da wird ein ganz klarer Unterschied. Da kann man mal sehen, wer derjenige ist, der sich das nicht bieten lassen würde. Guckt euch von Tupac mal das ein oder andere Musikvideo an. Beschäftigt euch mal mit dem Mann, der hat mich in meiner Jugend begleitet. Muss ich sagen, war also ein Rapper, den ich sehr, sehr gemocht habe, sehr gefeiert habe, als ich noch ein kleiner Bengel war. Da war ich so 15, 16, 17. Und der Typ ist rough, definitiv. Schaut euch, wie gesagt, wenn ihr den nicht kennt, das ein oder andere Video von ihm mal an. Und dann seht ihr auch, wo da der Unterschied ist. Und dann seht ihr auch, zu welchem Typ Mann, also was der Unterschied zwischen diesem Alpha und diesem Beta ist. Und zu welchem Typ Mann sich die Frau wirklich hingezogen fühlt. Ja, Männer, ich denke, die Message ist klar. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Daumen hoch. Lasst mir ein Abo da. Lasst, wie gesagt, Klaus ein Abo da. Support ist kein Mord, oder wie sagt man so schön. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.